Kundgabe 5016. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.12.1950. Weg zur Vollendung. Gotteskindschaft. Ihr könnet auf Erden schon zur Vollendung gelangen, wenn ihr euch freiwillig mir unterstellt. Wenn ihr lebt nach meinem Willen. Wenn ihr euch ständig in göttlicher Ordnung bewegt. Alles, was gut ist, entspricht meinem Willen. Alles Schlechte aber dem Willen des Gegenpols, der ebenso auf euch einwirkt, um euch seinem Willen gefügig zu machen. Es liegt an euch selbst, wem ihr euch unterwerfen wollet. Es steht euch völlig frei, nur führt der recht genutzte Wille zur Vollendung, während ihr sonst dem ewigen Tode verfallet, einem Zustand der Unfreiheit in Not und Qual. Es gibt also nur einen Weg zur Vollendung, einen Lebenswandel nach meinem Willen, das heißt, einen Wandel in Liebe aus freiem Willen. So wie ihr euch befleißigt in Werken uneigennütziger Nächstenliebe, lebet ihr auch nach meinem Willen und eure Seele reifet aus während eures Erdenwandels. Dann genügt die kurze Erdenlebenszeit zum Erreichen eines Reifegrades, der sie frei macht von jeder Fessel, also tauglich für das Lichtreich, in das die Seele nur eingehen kann, wenn sie frei von jeder lichtundurchlässigen Hülle ist. Der Reifegrad einer Seele kann auch dann noch verschieden sein, doch glücklich ist sie, wenn sie überhaupt das Lichtreich bewohnen kann, wo es einen ständigen Aufstieg gibt und sie zu immer größerer Glückseligkeit gelangen kann. Doch auch die höchste Glückseligkeit kann ihr die kurze Erdenlebenszeit eintragen. Sie kann als rechtes Kind Gottes die vollste Vereinigung mit mir eingehen, um nimmermehr von mir getrennt zu sein und höchste Wonnen genießen zu können. Dieser Zustand der Gotteskindschaft bedingt nur ein Liebeleben auf Erden in vollster Uneigennützigkeit, ein ständiges Anstreben meiner selbst und innige Vereinigung mit mir, die der Mensch jederzeit herstellt, so er in Liebe wirket. Die Welt muss ihn völlig unberührt lassen. Leid und Trübsal muss er in Ergebung als meine Sendung hinnehmen. Sein Glaube muss tief und unerschütterlich sein. Und sein Wille muss sich jederzeit unter den meinen beugen. Er muss immer mit mir leben und mich selbst in sich wirken lassen. Er muss sich als mein Kind fühlen schon auf Erden und mich lieben aus ganzem Herzen. Dann lebt er auch gänzlich meinem Willen gemäß und scheidet als rechtes Gotteskind von dieser Erde. So ihr also wisset, was ihr in der kurzen Erdenlebenszeit erreichen könnet, wie aber die wenigsten Menschen das Leben ausnützen zu ihrem Seelenheil, dann könnet ihr auch euch den Reuezustand der Seelen denken, die es versäumten, meinen Willen zu dem ihrigen zu machen und nun auf ein verfehltes Erdenleben zurückblicken. Denn selbst meine Erziehungsmittel fruchten oft nicht viel, und im Zwang kann ich die Seelen nicht vollenden. Daher gehen unzählige Seelen im Zustand der Finsternis in das jenseitige Reich ein und müssen dort einen qualvollen Gang gehen, bis sie zur Höhe gelangen, was jedoch weit schwerer ist als auf Erden, wo die Lebenskraft ihnen zur Verfügung steht, zu handeln nach ihrem Willen, nur dass ihr Wille falsch gerichtet war. Jedoch auch im geistigen Reich bleibt der Wille des Wesens frei. Darum solltet ihr Menschen allen Ernstes an euch arbeiten, dass ihr einen Lichtgrad erreicht, der euch das Erkennen bringt, auf das ihr dann sicher aufwärts schreitet im Jenseits und die Gefahr des Rückversinkens in die tiefste Finsternis nicht mehr zu fürchten ist. Ihr könnet viel erreichen auf Erden, weil euch Kraft und Gnade zur Verfügung steht, unbeschränkt. Nützet sie und schaffet euch einen Fonds für die Ewigkeit. Lebet nach meinem Willen, auf das ihr eingehen könnet in das Reich des Lichtes, auf das Erdenleben nicht für euch verloren sei. Amen.